so viele Menschen, doch so wenig Zeit. Und für mich ganz allein habe ich entschieden, dass mir nichts mehr übrig bleibt, als ihre Zahl zu dezimieren. Die Auswahl ist enorm. Draußen auf der Straße, diese homogene Masse agiert wie ferngesteuert, selbst Laborratten haben mehr Verstand. Es dreht sich nur ums Geld. Und wie komm ich daran? Für mich eine Frage, die sich stellt, doch irgendwann sollte sich mein Plan wie von selbst erfüllen. Mord ist ein Geschäft, frag die Waffenindustrie. Ich bin nur ein Werkzeug, diabolisches Genie. Und tief in mir drin wächst der Hass jeden Tag. Die Liebe ist zu schwach, um meinen Durst zu stillen. Auf der Suche nach dem Glück hab ich mich verirrt. Und ein Dämon griff nach meiner Hand, damit er mich durchs Leben führen kann. Die letzte Stunde von deinem Leben, sie kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Du zitterst am Leib und an deiner Wange sind die Tränen. Doch die Qualen nicht vorbei, Folter, Schmerz und das Blut gericht. Ich bin dein Henker, den du nur einmal triffst. In dem Keller gefangen hört dich keiner schreien. Ich genieße den Anblick und beende dein Leid. Ich habe dich gewählt unter vielen Kandidaten und du scheinst das zu sein, nach was ich suche. Du bist kompatibel mit der Finsternis in mir. Ich bin dieser Schatten in dem Schatten hinter dir. Spurlos verschwunden, findet dich niemand. Meine Krallen packen zu und ziehen dich in einen Sog. Du wirst bewusstlos und dann verschleppt. Solltest du aufwachen, bist du dann in dem Versteck. Tief in dem Wald hört niemand deinen Schrei und die Silhouette einer dunklen Gestalt. Du kannst mit deinen Augen nur schwer erkennen, doch den Schmerz spüren auf der Haut, weil er brennt. Viele Wunden in dem Körper, aus dir tropft das Blut. Du würdest gerne fliehen, doch die Beine abgetrennt. Schmerz, Mittel, sie halten dich am Leben. Medizinische Geräte sind mit dir verbunden. Die letzte Stunde von deinem Leben, sie kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Du zitterst am Leib und an deiner Wange sind die Tränen. Doch die Qualen nicht vorbei.